Wegelagerer. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wegelagerer. Sie sind so müde, täglich bis zum Grabe auf rauem Weg ein Gang am Wanderstabe. Sie sind so arm, in Not und Nacht geboren, treibt jeder Morgen sie aus andern Toren. Mit ihren Bündeln, ihren Bettelwaren, am Waldesrande hocken sie in Scharen. Mit ihren Krücken an den Meilensteinen, im Straßenstaube sitzen sie und weinen. Verwaist, verzagt, an jedem Stein ein Müder, auf jeder Stirn ein Mal, sie alle Brüder. Sie alle auf den Knien im Sande suchend, ein Körnchen Goldes, betend oder fluchend. Ende von Wegelagerer, aufgenommen von Sonja.